Toddialog Folge 7 nach der gestrigen 6, heute dann die 7. Heute ein ganz, ganz, ganz, ganz spezieller Gast. Ich möchte auch da jetzt nicht so viel vorgreifen, sondern ich übergebe mal direkt an dich. Wer bist du und was machst du? Servus aus Wien. Ja, ich heiße Exiled Surfer und bin derzeit bekannt als ein Photoshop-Terrorist sozusagen. Wer sagt das, dass du Photoshop-Terrorist bist? Na, es ist irgendwann eine Meldung durch Twitter bekommen. Ich weiß nicht, wer das war, der mich so benannt hat, liebhaft, ja, dass ich ein Photoshop-Terrorist bin, wegen meiner Remix-Bilder. Die um politische Sachen drehen und durch die ganzen Anonymous-Sachen und so weiter. Und irgendwann einmal wurde meine Webseite von der amerikanischen Regierung, die Militäranlagen, gesensort. Ja, und daraufhin hat irgendwer mich eine Photoshop-Terrorist benannt, was ich dann gern als Krönung genommen habe. Okay. Entschuldigung, ich muss kurz mir von meinem besten Freund verabschieden, der diese Veranstaltung verlässt. See you Sure. later, Dave. You doing business or are you doing business or what? Live podcast in Germany. Oh, really? Yeah. Yeah. Perfect timing. He sucks. Yeah. With friends like him, you know, you don't need enemies. Okay. Wie fing das denn an? Also, wo war der Anfang, wo das Militär angefangen hat, dich näher zu untersuchen? Ja, ich meine, an und für sich mache ich seit Jahren politische Sachen und stelle sie aus auf Kunstmessen in plastische Kunst, ne? So Ölbilder, Acryl und manchmal Fotografie und Videosachen und so weiter mache ich seit ungefähr 10 Jahren. Und dann letztes Jahr bin ich eingestiegen bei Twitter, weil Collateral Murder von WikiLeaks irgendwie meine Interesse an der Politik nach einer lang eingeschlafenen Zeit wieder erweckt hat. Und in der Zeit, das hat alles angefangen, ich habe dieses A for Assange-Poster gemacht, ja, ganz am Anfang, Ah, okay. die dann irgendwie durch die Anonymous Community ziemlich eine große Beliebtheit gefunden hat und mir sehr schnell eine große Anzahl an Twitter-Follower gegeben hat. Und so, ich habe weiterhin einfach fast jeden Tag irgendwelche politische Remix über WikiLeaks gemacht. Und daraufhin bin ich sozusagen als der WikiLeaks-Künstler bekannt geworden. Und irgendwann einmal habe ich dann, irgendwer hat eine Rickroll-Cable veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob du das erinnern kannst, aber Ja. wo der Text von Rick Astley aus einem Cable veröffentlicht wurde. Und daraufhin habe ich natürlich dann Julian aus Rick Astley geremixed für Never Gonna Give You Up und ein Platten, ein CD-Cover gemacht. Und dann Boing Boing hat das gegriffen und der Rob Beschisser hat eine Review zu dem Album gemacht, als ob es eine echte veröffentlicht wäre, ja? Und das auf Boing Boing gestellt. Und dann natürlich war mein Webseite ziemlich Bach runtergegangen von der Traffic. Und das hat mich dann ermuntert, einfach weiterhin Sachen über WikiLeaks zu machen. Und die Themen, was WikiLeaks zu der Öffentlichkeit gebracht hat, waren eh meine Themen, die mich interessieren. Und Julian ist so ein Bigger-than-Life-Charakter, es ist eine große Fläche, der für Satire oder Kommentar es bietet sich selber an. Ne? Und dann, das hat sich dann zu der Bank of America-Aktion geführt, wo ich dann Remixes gemacht habe über Bank of America. Und irgendwann einmal sind dann mehr Leute von Anonymous auf mich aufmerksam geworden und bin ich langsam dann in Anonymous-Kunst eingerutscht, weil die Sachen einfach ineinander fließen, sozusagen. Ja? So, über das letzte Jahr habe ich viel WikiLeaks-Remixes und viel Anonymous-Kunst gemacht. Und ja, so bin ich als dieser Künstler so bekannt geworden. Okay. Ist es wahr, dass wenn du jetzt in die USA einreisen willst, was passiert da genau? Naja, ich meine, so, wir gehen mal ein bisschen zurück, ja. Dann irgendwann einmal hat eine WikiLeaks-Supporter, der bei der Kriegsmarine, die amerikanische Kriegsmarine, gearbeitet hat, hat mir irgendwann mal getwittert, dass meine Website nicht zu sehen war von der Anlage, wo er arbeitet, ne? Und wir haben das dann checken lassen und tatsächlich war es so, dass ich auf eine schwarze Liste gekommen bin, wo auch WikiLeaks und andere Organisationen zu finden sein, die um diese Themen reden und dass Leute, die in der Kriegsmarine oder in der verschiedenen Abteilungen von dem Militär können nicht meine Webseite sehen, ne? Okay. Und das fand ich ziemlich cool, irgendwie so gecancelt zu werden, und habe ich natürlich darüber geschrieben und das irgendwie als ein Badge of Honor gesehen, ne? Dass meine Stimme so wichtig ist, dass meine eigene Regierung nicht will, dass die Mitarbeiter das sehen, fand ich das ziemlich cool, ne? So, wann ich in Amerika einreisen würde, nehme ich mal an, dass ich genauso geapplebaumt wäre wie Jacob, IOR, ne? Ah, okay. Sprich, ich meine, ich bin einer, der auf irgendwelche interessante Leute-Listen steht. Ich meine, es gilt by association sozusagen, ne? Ich meine, ich komme ursprünglich aus der Journalismusbranche und vor 20 Jahren. Und ich sehe das, was ich mit meiner Kunst tue, nicht mehr als ein Political Cartoon sozusagen, ne? Ich nehme das, was in der Öffentlichkeit zu sehen ist, für jeder, und ich gebe meine Stimme dazu, ne? Durch Kunst. Und das ist nicht anders als eine Art von Berichterstattung. Und es gibt eine lange Tradition von solchen Sachen in Amerika. Aber wir leben in solchen Zeiten, wo man für sowas auftritt, ja, dann, ja, wird die Stimme irgendwie, ja, wird man stumm gemacht sozusagen. Ja. Okay, gibt es da ganz konkrete Beispiele, wo du definitiv zensiert oder eventuell sogar bedroht wurdest oder ähnliches? In welche Hinsicht meinst du? Ich meine, mehr als dass meine Website nicht abrufbar ist bei Regierungsstellen, habe ich nicht erlebt, nein. Okay, du wurdest am Flughafen also nicht irgendwie komplett durchgecheckt, dein Notebook abgescannt oder dir irgendwelche Software untergeschoben oder so? Na, mir ist noch nicht passiert, wobei ich über das letzte Jahr nicht wirklich gereist bin, ne? Ah, okay. Nicht außerhalb der EU, ja. Okay. Deine Kunst, die du machst, die erinnert mich immer an Vision Streetwear. Echt? Kennst du den Brand? Ja, natürlich. Ich bin ein Exalt-Surfer. I'm a Surfer-Skateboarder-Guy. Of course I know Vision. Okay. Ja, Ist das klar. deine Prägung? Ist das da, wo du so herkommst auch, so aus der Szene? Ja, ich bin 1963 geboren, bin in Malibu, Kalifornien aufgewachsen, und ich bin ein Surfer-Skater, ein Oldschool-Guy. Ja. Und Okay. dann war ich in der Punk-Rock-Szene in Los Angeles, von das explodiert ist, 1979, ja, so in der Gegend. Und natürlich bin ich von dieser Art von Collage und Siebdruck Sensibilität bin ich natürlich. Oh, ich glaube, da haben wir dich verloren. Bist du wieder da? Ich bin da, ja. Ah, Was war das okay. letzte Wort, was du gehört hast? Siebdruck. Ja, so natürlich bin ich von solcher Collage- und Siebdruck-Ästhetik geprägt von meine Jugendzeiten, ne? Ich habe angefangen, Kunst zu machen mit Xerox, mit Fotokopierer, ja, und dann Siebdruck-Screens gebrannt von denen in der Sonne, und ich bin schon ein Oldschool-Hands-on-Typ. Ja, das irgendwann einmal, natürlich nimmt man das mit, wenn man in Photoshop arbeitet. Okay. Nochmal ganz kurz zurück zum Skateboarden und Oldschool. Hast du die große Dürre damals miterlebt? Die The große Dry? große 3? Damals gab es doch die Phase, wo die ganzen Swimmingpools komplett leer Oh ja, gewesen klar. sind. Ich meine, I skated in the dog bowl Ah, okay. with Ah, okay. Stacy Peralta Ah, okay. and Tony Alva. I went to high school with those guys. Das sind genau meine Zeitgenossen, ne? Ah, okay. Also auch Dogtown und die ganzen Filme, die haben sie dann Ja. wahrscheinlich auch. Ja, okay. Dogtown ist ein Wahnsinn, ein Film. Ich kann dir sagen, ich meine, ich war dabei und der Film hat mir zum Training gebracht. Das war so einfach gut gemacht. Es hat sich wirklich in alle Hinsichten genau die Stimmung gefangen und die Schauspieler schauen genauso aus als die Burschen von damals. Und es war für einen, der dabei war, war ich wirklich erstaunt, wie perfekt sie das gefangen haben. Ja, it's my time. Ah, okay. Ja, ich habe damals bei Titus gearbeitet. Ich weiß nicht, ob du Titus kennst. Ja, Titus sagt mir auch was, ja. Ja, Aha. da habe ich lange, lange Jahre gearbeitet. Na super. Ja, deswegen bin ich da in der Szene auch zu Hause, aber ich bin ein Ja, ich bisschen. habe als Teenager habe ich Vans gekauft, die Original Slip-ons, und die habe ich hand geairbrushed und an die Locals verkauft und so weiter. Und ja. Okay. Aber es ist lustig, dass du das immer noch in meiner Kunst siehst. Ja, das sehen sehr wenige Leute. Ja, es ist die Szene ist mittlerweile sehr klein geworden. Also so richtig groß ist es nicht mehr und von früher sind auch nicht mehr so viele Leute über. Also es ist, so viele sind da nicht mehr. Ja, das stimmt, ja. Live fast, die young. Ah, ja. Das Aber ist. in irgendeiner Hinsicht, das ist für mich lustig. Ich meine, ich fühle mich genauso wie vor 30 Jahren. Ich bin fast 50 jetzt und ich fühle mich nicht anders, als ich vor 30 Jahren gefühlt habe. Und ich sehe die Welt auch nicht anders, als ich damals gesehen habe. Es hat nur inzwischen die Jahre, meine Erfahrungen haben für mich viel nur bestätigt. Und als Kind der 60er Jahre komme ich aus der Civil Rights Movement und der half Hippie, half Punk und diese ganze Ding. Und das, was jetzt für Aktivisten wichtig ist, ist ein Teil von meinem Leben gewesen seit 40 Jahren. Ja? Ich bin so aufgewachsen, das ist für mich ganz normal. Und ich denke, ah, super, ja, welcome. Welcome to reality. You know what I mean? Es fühlt sich lustig an für mich, ja? Dass Leute jetzt aufwachen zu das, worunter wir leiden. Ne? Wie hat sich denn das so alles für dich entwickelt und wie hast du das mitbekommen? Ich meine, du hast ja jetzt schon ein paar Jahre mehr hinter dir. Ja. Wie hat sich das verändert für dich im Vergleich zu früher? Was hast du gemerkt? Ist es schneller geworden oder ist die Vernetzung jetzt einfach besser als früher oder wie hast du es erlebt? Was ich am meisten erlebt habe, ist die Einschränkung unserer Freiheit. Und ich meine, ich wohne in Europa seit jetzt 20 Jahren fast. Und inzwischen war ich 7 Jahre in Istanbul, in der Türkei. Habe ich 7 Jahre dort auch abgelegt. Und bin seit 2,5 Jahren jetzt wieder in Wien. Und was ich vor ein paar Tagen meine derzeitige Freundin erzählt habe, ist, du hast wirklich keine Ahnung, was es heißt, frei zu sein. Du hast keine Ahnung, was ich als Amerikaner in der Zeit, wo ich geboren bin und an dem Ort, wo ich geboren bin, sprich in Malibu, Kalifornien, was ich für Freiheit erlebt habe, die selbstverständlich war. Und was ich jetzt in die Ferne erlebe, ja, was ich sehe, was ich spüre, natürlich nur von der Ferne, durch das Netz und durch Leute, mit wem ich spreche, ist was ein Einschränkung an Freiheit es tatsächlich gibt. Ja? Es ist für mich körperlich spürbar. Ja? Okay, Das hat was? sich definitiv verändert. Ne? Und was die Kommunikation betrifft, ich meine, ich war immer kommunikativ und war immer mit Leuten unterwegs, die vernetzt waren. Ne? Ich meine, da gibt es diesen alten Spruch auf Englisch: Telephone, Telegraph, tell John. Ja? Und ich meine, oder man kann auch sagen, ja, dass schlechte Nachrichten bewegen sich so schnell wie nichts. Das verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Nicht? Und ich meine, Leute sind immer, wir waren immer miteinander vernetzt. Ja, es hat sich natürlich dann beschleunigt mit Netzkommunikation. Und wir wissen, dass wir jetzt in einer Zeit leben, dass, wo eine weltweite politische Bewusstsein gibt. Ja? Sprich, es ist egal, wo du auf der Welt bist, jetzt weißt du in Sekundenbruchteil, was auf die andere Seite der Erdkugel läuft. Ja? Und im gesamten Fall wissen die Menschen im Grunde überall auf die Welt, wie es uns alle auf die Welt geht. Und das ist schon was Neues. Ja? Das ist das. Das ist eine, ich möchte nicht sagen Unity, ja, oder ein Zusammenhang gibt, ja, aber das ist schon anders als vor 30 Jahren. Ja? Okay. Versuch zu sagen, ich verstehe es, weil ich ja auch die Szene dabei verstehe, weil es ist ja so, wenn wir nochmal zurück auf Skaten kommen, Black Flag ist ja keine neue Idee. Yeah. Ja. Black Flags ist ja eine ganz, ganz alte Idee eigentlich, die ja jetzt erst richtig gelebt wird. Ich meine, die Idee ist ungefähr, ich schätze jetzt mal 30 Jahre alt, so über den Daumen. Ja, die ersten Shit, Lieder. I used to see them fucking live, yeah. okay. Und die ganze Black Flag-Bewegung ist ja nichts anderes irgendwo als Anonymous. Ja, yeah. Also der Unterschied, der ist irgendwie gar nicht so groß da. Und ich glaube, dass es lange gedauert hat, wie du ja auch gerade bestätigt hast, bis es jetzt so weit ist, wie es ist. Mich würde interessieren, yeah. wie siehst du da jetzt die Zukunft? Was passiert jetzt weiter? Reden mal ein bisschen mehr über den Zeitgeist, ja, und bleib mal ein bisschen auf Anonymous, ja, weil du das herangetastet hast, ja. Mhm. Ich empfinde Anonymous als eine Idee, und ich möchte das nicht als Bewegung darstellen, aber als eine Idee. Es ist wirklich kaum ein Unterschied von der Do-it-yourself and Stand-up-for-yourself Mentalität von den Punks und früher von den Hippies, ja? Okay. Und deshalb findet man immer, es munkelt sich immer herum, ja, dass Anonymous ist Script Kiddies und dann 7 alte Hippies, ja, und die hinterstehen uns und lassen die alle anderen die Arbeit machen, ja. Aber es stimmt, da gibt's schon Leute in meinem Alter, die mit Anonymous identifizieren. Und da gibt es Leute in meinem Alter wie Commander X, ja, oder VidCon World CEO, ja, die sind Sachen, die für uns immer wichtig waren, ja. Und es gibt keinen großen Unterschied zwischen Hippie, Punk und Anonymous. Es ist eine durchgehende, eine rote Pfade, die einfach eine neue Gesicht hat, weil es eine Generationssache ist, ne? Ich meine, Anonymous ist eine sehr junge Bewegung, eine sehr junge Identität. Ja? Aber wie ich vorher gesagt habe, obwohl ich fast 50 Jahre alt bin, ich denke und empfinde die Welt genauso, wie ich das vor 30 Jahren gemacht habe. Ja? Und deshalb identifiziere ich mich mit die Ideen oder die Themen, die Leute in Anonymous jetzt damit auseinandersetzen. Ja? Ist das für dich was Politisches? Ist Anonymous? Ich meine, da gibt's ja, gibt's auch diese alte Spruch, that buying a loaf of bread is a political act. Ja? Und ich meine, es hängt davon ab, wie man veranlagt ist. Ja? Für irgendein ein Mensch, der eine Weltanschauung von Gott geprägt ist, ist alles dann mystisch oder religiös. Ja? Alles ist nur in Betracht auf Gott gesehen. Ne? Und wenn man politisch veranlagt ist, wird alles in Betracht auf Politik gesehen. Ja? So, ich glaube, dass ich bin nicht einer, der auf eine Seite oder die andere steht, sondern ich sehe sie alle als Auswirkungen oder Darstellungen von dasselbe. Ja? Es hängt einfach davon ab, wie man veranlagt ist. Ja, so Anonymous als politische Sache irgendwie zu betrachten, ist für mich nicht ganz meins. Ja? Wobei es schon zu politischen Taten schon kommt jetzt. Ja? Es kann politisch sein, aber ich meine, schau von 4chan. 4chan ist gar nicht politisch. Das ist fucking for the lols and for the Anerkennung und who gives a fuck, ja? Ich kann, so ich mach's, ja? Ist das ein politischer Akt? Kann man ja sagen, aber nicht im Kopf derjenige, der das tut. Es ist einer, der sagt, ich kann das, okay, ich mag das und ich sehe diesen Zusammenhang und ich verarsche den und so geht's, ja. Und dann kam die politische Aufwachen, ja, dass sie dann mit Scientology befasst haben und dann kam WikiLeaks und dann ist es zu dem Stand gekommen, wo es jetzt politisch gesehen wird. Und der Grund, warum es politisch gesehen wird, ist weil Leute, die sich als Anons selber sehen, selber politisch sind. Ja, und weil es einfacher ist natürlich. Also ein Staat hat einfacheres Spiel, wenn er etwas politisch betrachtet, als Gegenbewegung. Es wird dadurch einfacher. So, und wir sind jetzt auch wieder zurück. Okay. Uiuiui. So. Mann, Mann, Mann. So, du hast mir dann eine Frage gestellt, dass ich nicht antworten wollte. Das nämlich, ja, wie ich die Zukunft sehe. Ja, richtig. Und ich werde das dann bis zum Ende des Gesprächs dann aufnehmen als Verschlüsselung sozusagen. Ne? wie ich die Zukunft sehe. Okay? Okay. Gut. So, Bradley Manning. Bradley Manning, ja. Bradley Manning, großes Thema. Ja, ist das, ne? Ja, wir wissen nicht mal, ob es er war. Ja? Wir nehmen alle an, dass es der Bradley Manning ist oder war, der diese Files an WikiLeaks übertragen hat, die sie veröffentlicht haben. Aber... Aber hat denn Adrian Lamo Bradley Manning verpetzt? In Wirklichkeit wissen wir es nicht. Okay. Ja, das sagt die amerikanische Regierung. Ja, aber warst du dabei? Nein. Nein. War ich dabei? Na. Nein. Ja. Und so. Ich sag das provokant, ja? Weil wir haben einen Mann, der jetzt in Land of the Free, Home of the Brave, Land of Due Process, ja? Land of Habeas Corpus, Land of all of these wonderful laws that have inspired the world, ja? To be like America. We have a man who's sitting in solitary confinement without due process of law. But, nicht wahr? Yeah, okay, but what about the proofs? What about the directly proofs? Have we got some proofs so we can show it's all about it? Or it isn't? What's the truth? What's the truth? Genau, what is the truth? Yeah? Schau, irgendwann einmal durch meine Kunst habe ich dann mit den Themen, womit ich auseinandergesetzt habe, bin ich dann hineingerutscht, dass ich dann mit Adrian Lamo gesprochen habe. Das Video steht auf meiner Vimeo-Page. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber sure. Gibt es 2 Stunden Gespräch, was ich mit Adrian Lamo gehabt habe. Ne? Mm-hmm. Und natürlich auch mit Daniel Domscheit-Berg und Brigitte Jons-Dom. James Ball, alle die Leute, irgendwann sind mir über den Weg gelaufen. Ich habe sie nicht ausgesucht. Es ist mir passiert, dass ich ins Kontakt mit den Leuten gekommen bin. Und weil ich mich als Bürger betrachte, der sehr wohl eine journalistische Background hat, ja, dachte ich, okay, so ich werde mich mit den Leuten auseinandersetzen, weil die sind ein Teil von dieser Geschichte, die mich momentan als Künstler und als Bürger interessiert. Und ich kann nur sagen, dass meine Erfahrung ist, dass jeder hat nur einen kleinen Teil von dieser Geschichte. Oh. Ja? Und jeder hat es für sich erlebt. Ja? Und jeder hat für sich versucht, damit wegzukommen. Ja? Und ich finde diese ganze Geschichte tut mir leid. Adrian Lammel, tut mir leid. Daniel Domscheit-Berg, tut mir leid. Warum und Bradley tun sie Manning, tut mir auch leid. Aber ja? Warum tun sie dir leid? Warum? Weil es eine menschliche Tragödie ist. Ja? Die sind alle gefangen in einen Zeitgeist und sind alle Leute, die versuchen, nach ihrem Moralverstand was zu tun. Ja? Weil das Leben, wie wir miteinander leben, wichtig ist. Ja? Okay. Ich stimme nicht überein mit jeder in dieser Geschichte. Ja? Aber alle von den Spielern sind aufgetreten mit einem Moralverstand oder einem Moral Standard sozusagen. Ja? Und waren dann mit ihren Aktionen positioniert, die Weltgeschichte zu verändern. Sind aber trotzdem nur Menschen wie ich und du. Ja? Mhm. Und ich frage mich immer, was hätte ich getan? In jeder Stelle, ob ich Julian bin oder ob ich Adrian Lammel bin oder Bradley Manning. Ja? Und ich kann durch meine Lebenserfahrung auch jeder einzelne von denen verstehen, habe ähnliche Erlebnisse gehabt in kleineren Rahmen, ne? Wo ich solche Entscheidungen treffen muss. Ob es nur in einer Beziehung ist mit einer Frau, muss man auch eine moralische Entscheidung treffen. Und ich kann die alle irgendwie verstehen. Aber was ich sehe, und dann noch kommt Jacob Applebaum dazu. Dieses Netz in Österreich ist nicht podcastfreundlich. Dieses Netz in Österreich. Ich war ja mehrmals in Österreich und habe dort Netze aufgespannt, weil ich eigentlich Wale fangen sind bekanntlichermaßen keine Rudeltiere. Auch wenn sie in Schwärmen schwimmen, gehören sie... Ah, da ist er wieder. Hey, ja. Wir haben die gesamte Staatsmacht von der allermächtigsten Regierung der Weltgeschichte auf diese Leute gerichtet. Weil sie einen Moralverstand haben. Ja? Und das finde ich sehr arg. Und was das für Auswirkungen auf jeder hat. Ja? Ich meine, schau dir Julian an. Ich meine, schaut der zufrieden aus? Er kommt damit zurecht. Au. Ja? Aber es nimmt sie. Stell dir mal vor, wie ist der Bradley Manning? Hey, das stimmt nicht. Ja, das stimmt nicht überein mit das, was meine Land mir sagt, meine Werte sein sollen. Und was ist denn, wenn sich wirklich bewahrheitet, dass Adrian Lammel ihn verpetzt hat? Was ist, wenn sich das wirklich bewahrheitet? Wann was genau bewahrheitet? Wenn wirklich wahr ist, dass Adrian Lamo ihn verpetzt hat. Ja. Was passiert dann mit deiner Moralvorstellung, mit deinem generellen Denken? Ich meine, wärst du dann erschüttert oder würdest du sagen, okay, da bin ich jetzt traurig? Adrian Lamo ist ein interessanter Fall, ja. Er wird gehetzt, gehasst und kriegt so viel Hass auf sich gehauft, weil er das gemacht hat. Ich kann sagen, dass wenn ich mit ihm gesprochen habe, habe ich auch das Gefühl, dass er das getan hat, was er meinte, recht war. Und seitdem ich mit ihm gesprochen habe, verarschen wir einander übers Twitter, ja? Ich meine, wir stehen auf andere Seiten des Sounds sozusagen Aber ich akzeptiere, dass er ein Mensch ist, genau wie ich, und das getan hat, was er für richtig empfunden hat. Wobei ich das nicht für richtig empfunden habe. Ja? Aber er leidet darunter. Und Leute, die auf unserer Seite des Zauns stehen, sozusagen, ja, sie wollen ihm das nicht gönnen. Die sagen, ja, du bist ein Arschloch, natürlich sollst du leiden. Ja? Das ist nicht mein Verstand vom Leben. Ja? Ich meine, er ist auch nur ein Mensch. Und er hat das getan, was er für richtig gehalten hat. Und jetzt leben wir alle diese Folgen. Ne? Du sagtest, ja. Das Adrian leidet auch darunter. Dass er kommt auch nicht wirklich zurecht. Er hat auch schlaflose Nächte. Ich möchte ihm keine Sympathie irgendwie geben, ja? Aber man muss schon menschliche Verstand dafür haben. Ist meine Position. Das ist meine Lebensphilosophie sozusagen. There but for the grace of God go I, is the Spruch, die wir in Englisch verwenden, ne? Okay. Aber was sind genau die zwei Seiten vom Zaun, wie du sagtest, die euch trennen? Was ist deine Seite vom Zaun? Naja, ich meine, der Adrian glaubt, dass er Menschenleben gerettet hat, indem dass er Bradley Manning geoutet hat. Ne? Mhm. Dass wenn er das nicht gemacht hätte, wären Leute, die für die amerikanische Regierung, ja, für irgendwelche Geheimpläne und so weiter, die in die Interesse von Amerika, wie ihr das vorstellt, in Bedrängnis oder in Gefahr kommen könnte. Das ist seine Logik. Ja, das ist seine Begründung. Ja? Und er meint, dass diese Regierung soll unterstützt werden. Meine Seite des Zauns ist eher nein. Das, was der Bradley Manning veröffentlicht hat, gehört an die Öffentlichkeit, selbst wenn es uns schadet, ja, weil ich, meine Werte stehen auf Transparency und Openness, ja. Er steht eher auf der Seite der Unterstützung des Regierungs, ne? Okay. Das sind die zwei Seiten des Zauns, ja. Und ich finde meine eigene Regierung als ein Blight on the Planet, ehrlich zu sagen, ja. Ich finde das, was Amerika geworden ist, einfach eine voller Cancer, ja, eine Tumor auf diesem Planet ist in jeder Hinsicht. Von der Wertvorstellung des Finanz, von der Wertvorstellung des Politik, von unserem Militär überall auf die Welt und was es für Wirkungen auf die Umwelt hat. Ich meine, wir können ja 7 Wochen, 7 Monate, 7 Jahre darüber reden, ja, was Amerika, wie Amerika die Welt irgendwie beeinträchtigt. Ja. Und so, ich denke, nicht nur von dieser Sichtweise, aber von der Sichtweise von als Steuerzahler sind die Regierung unseren Mitarbeiter und haben uns zu verantworten. Und wenn ich Steuergelder zahle, will ich das sehen, was ich dafür bekommen habe. Ja? Und die Arbeit, was die Botschaften in meinem Namen machen, ist Information, die mir gehört als Steuerzahler und Arbeitgeber der Regierung. Ja? Und wann es offensichtlich wird, dass sie nicht in meinem langfristigen Interesse arbeiten, soll ich diese Information haben, dass ich was dagegen wirken kann. Und dort stehe ich, dass Bradley Manning, meine Sicht ist, dass Bradley Manning das Richtige gemacht hat. Er hat das an die Öffentlichkeit gebracht, was wir wissen sollen, müssen, um informierte Entscheidungen zu treffen, über wie wir unsere Außenpolitik als Amerikaner betreiben sollen. Ja, und das ist genau das Gegensatz zu dort, wo Adrian Lamo steht. Okay. Das sind die zwei Seiten des Sounds. Warum lebst du in Österreich? Puh, zum Teil ist das Schicksal. Ja, das Leben hat mir hierher gebracht und bin mittlerweile Mitteleuropäer geworden, fühle mich wohl in Europa. Habe auch, wie gesagt, vorher 7 Jahre in Istanbul abgelegt und auch dort die Sprache gelernt und mich vertieft in die Kultur und das Land. Und nach den 7 Jahren habe ich gefragt, wer bin ich eigentlich? Ich bin in Amerika geboren, bin half Hippie, half Punk, ja, und bin groß geworden in Österreich, ja. Bin erwachsen geworden in Österreich, dann war ich weg und ich habe dann diese 3 verschiedenen Kulturen in mich gehabt. Und habe ich gefragt, ja, was magst du jetzt? Weil du wirst nicht mehr in der Türkei leben, wirst du zurück nach Amerika, wirst du zurück nach Österreich, wirst du zurück nach Europa, was überhaupt, wirst du wieder mal in die Welt bewegen und nach China gehen oder irgendwas anderes erleben? Und dann habe ich gedacht, na, ich will in der Zivilisation leben. Und Europa bietet momentan die einzige Möglichkeit, ja, ohne viel Mühe einen recht guten Lebensstandard zu haben. Ja. Und ich könnte mich nicht mehr mit das identifizieren, was Amerika geworden ist. Ich bin zwar amerikanischer Bürger, der einen amerikanischen Reisepass hat, aber sehe mich nicht mehr als Army. Ja, ich sehe mich schon als Weltbürger und es gab andere politische Dinge, womit ich beschäftigt war, wie zum Beispiel Micronation, The State of Sabotage, weiß nicht, ob das bewusst ist bekannt, aber es ist ein Micronation-Project, der ohne Borders geht und so weiter und verschiedene Dinge und Amerika war nicht mehr eine Realität für mich, es war nicht mehr ein Wahl und ich habe eine Ex-Frau in Österreich und Tochter hier. Und Österreich ist für mich dann zu Hause geworden. Und im Grunde funktioniert Wien als rote Stadt. Das ist eine sozialistische Stadt von den Roten. Und die Politik überall ist ein Kasperltheater. Aber im Grunde funktioniert es in Österreich. Ja, das Land ist klein, es ist übersichtlich. Und die Infrastruktur funktioniert, ja. Super Wasserqualität, öffentliche Plätze, Kinderbetreuung, Versicherung, Gesundheit, alles Mögliche. Ja? Alles, was mein Land nicht hat. Okay. Ja, alle die Dinge, die mein Land hat man hier. Und Kultur. Ich kann mich gut mit Österreicher verstehen. Ich kann hier raunzen, meckern und ich fahre nicht auf. aber Österreicher meckern doch gar nicht, oder? Die sind doch mehr Geh ruhig. Bitte, ich meine, es ist eine hohe Kunst. Sudern nennt man das da, ne? Sudern. Ja, klar. Die sind fast so schlimm wie die Juden. Und ich bin, meine Mutter ist jüdisch, so ich bin auch Jud. Aber ja. Yeah. Nein, ich fühle mich wohl in Europa, ist die kurze Antwort. Ja? Yeah? Okay. Ich fühle mich wohl hier. Und ich muss auch für das, was mich interessiert, ist politisch gesehen, ist definitiv ein Chill Factor in Amerika. Ja? Yeah? Ich kann nicht so. Ich fühle mich schon eingeschüchtert, wann ich in Amerika gewesen wäre, jetzt in der Zeit. Ich meine, in den 90er Jahren, wann ich meine Bush-Phase gehabt habe, wo ich den Remix von ihm als Osama Bin Laden gemacht habe, ist vielleicht der bekannteste von meinen Werken von dieser Zeit. Ich meine, wann ich das auf Art Basel ausgestellt habe, habe ich wirklich schon ein tight ass gehabt, ja? Dass ich verhaftet wurde oder irgendwas. Es ist schon spürbar für mich, die Sachen, womit ich auseinandersetze. Ja, dass meine Regierung das gar nicht haben will und dass der Kunstmarkt das gar nicht haben will. Ja? Und in Europa ist es in Ordnung, es ist okay. Ich kann das hier sagen, was ich zum Sagen habe. Und fühle mich nicht bedroht. Aber ja, ich habe mehr jetzt, Freiheit hier. Ihr habt ja jetzt in Österreich auch die Vorratsdatenspeicherung. Ja, haben wir auch. Ja, die habt ihr jetzt ja bekommen. Ja, und, aber ich meine, die Leute kämpfen dagegen und das ist deine Weltgeschichte jetzt, nicht? Ja, richtig. Schau, was ich von dieser ganzen Sache halte, ich meine, ich lebe ziemlich offen und transparent. Ich beschäftige mich nicht mit Encryption und diese ganzen Sachen. Ich nehme an, dass alles, was ich sage, einfach aufgenommen wird. Jede E-Mail, jede Text-Message ist ein Teil des gesamten Systems, worüber jetzt heute WikiLeaks wieder mal veröffentlicht hat, wie das so eine riesige Milliardengeschäft überall auf die Welt gegangen ist und so weiter. Das war für mich immer Wahrheit. Ja? Ich denke, ich habe irgendwann mal eine Entscheidung getroffen, wo ich sage, schau, wenn ich nicht das leben kann, was meine Lern mich belehrt hat, unseren Werte ist, sind, wenn ich nicht meine Meinung frei äußern kann, dann what's the point of living anyway? So either I'm going to say what it is that I think, because that's what we're told it is that we are supposed to do, and I can live like that or I can't. Und wenn sie zu mir kommen, wenn der schwarze Van kommt und sie nehmen mich auf, dann setze ich irgendwann mal in Gericht und sage ich das, was ich zum Sagen habe. Ich bin alt genug jetzt und habe genug erlebt, wo es für mich wert ist, für solche Sachen aufzutreten. Verstehst du, was ich meine? Absolut. Absolut. Nur. Und so, was die Vorratdatenspeicherung oder wie das alles gegen uns verwendet wird, ich nehme an, dass es sowieso ist und dass es in die Richtung ist. Und ich sage was dagegen und ich tue das, was ich kann und mehr kann ich nicht tun. Ich gehe mit offenen Augen durch die Welt. Ich sehe, was um uns passiert und ich rede darüber. Und wenn ich dafür als Künstler oder Medienmensch dafür verhaftet werde, denke ich, habe ich mein Leben gut gelebt. Ich habe es für was Wertvolles gemacht. Okay. Hast du eigentlich jemals darüber nachgedacht, die US-Staatsbürgerschaft abzugeben? Habe ich, natürlich. Ja, der Mike Gogulski, der Gründer von der Bradley Manning Support Network, hat das gemacht. Er lebt in Bratislava. Okay. Und er ist er hat Papiere oder er hat eine Identitätskarte, die man in Europa beschaffen kann. Es ist ähnlich wie ein Palästinenser, ja? It's a man without country. Und er kann überall in Europa reisen mit dieser Identitätskarte. Ist genauso gut wie ein Reisepass für Europa. Und überall anders muss er eine Visum beantragen. Aber im Grunde kann er reisen. Ich habe mich überlegt, ob ich nicht das Gleiche tue. Ja, ich bin aber noch nicht so weit. Es ist ein bisschen mühsam, solche Sachen zu machen. Aber für mich lebe ich nicht, als ob ich Amerikaner oder Österreicher bin. Für mich gibt es alles nicht, im Grunde. Nur, wenn ich über Grenzen gehen muss. Ja? Aber philosophisch gesehen erkenne ich keine Grenzen zwischen den Menschen. Ich sehe nicht ein, warum wir einen Pass brauchen sollen, von hier bis dort zu gehen. Das ist eine moderne Erfindung. Es gibt den nur seit 100, 120 Jahren, ja, dass wir solche Reisepapiere brauchen. Ich meine, warum soll ich weniger Freiheit haben als ein Vogel oder ein Fisch? Ich meine, Entschuldigung. Und für mich existiert das eigentlich nicht. Okay, nee, das. So, im Endeffekt ist es mir wurscht, welche Pass ich habe oder nicht habe. Verstehst du meine? Ja, okay, verstehe ich. Also du fühlst dich dann einfach als Mensch und nicht als Amerikaner oder als Österreicher, sondern einfach als Mensch, als Bürger dieser Welt. Genau, das ist was meine... Ja, ich bin ein Bürger dieser Welt. Das ist, was meine Weltreisen mich belehrt hat. Ja. Ja? Wir sind überall gleich. Egal, ob man in Panama sitzt oder in Berlin. Ja? Wir haben jeweils 10 Finger, 10 Zehe und haben Hoffnungen und Liebe und wir verhungern oder wir ernähren uns. Wir sind überall gleich. Und ich erkenne das einfach nicht, dieses Paradigm. Okay. Ich bin ein Mensch dieser Planet. Absolut, das ist absolut richtig. Kannst du dir denn vorstellen, warum andere Menschen eben halt ganz anders denken? Kannst du dir das erklären? Macht dich das dann betroffen oder... Natürlich, ich meine, heute bin ich in der Metal Lab gesessen, bevor ich zum Roblox Artikel gekommen bin, unserem Local Hacker Lab. Und da war eine einer mit einer dunklen Hautfarbe in der Raum, der über wie er gehasselt wurde von einer österreichischen Bulle geredet hat. Wir haben nur über dieses Thema gesprochen, genau um das, was ich gerade sage. Ich erkenne keine Unterschiede. Aber es gibt einfach Denkweisen, die Sozialeinrichtungen sind, ja, die Leute eine Identität geben, ja, wo es nur auf Unterschied zu anderen. Das ist die In-Group-Out-Group-Distinction in Sociology. Ja? Ich gehöre zu dieser Gruppe, die nicht so ist wie die andere Gruppe. Ja? Wir lernen das in der Schule, wir lernen das in der Politik, wir lernen das in der Kirche, in der Moschee. Ich bin besser, weil ich so bin und wie ich bin, ist nicht wie die anderen sind. Ja? It's social identity. It's culture. It's ingrained. It's part of how we're taught. It's part of the system of the way that politics and economics and religion work. Yeah? And people use and manipulate that to their advantage, who have power. And I don't really see any difference between economics, politics or religion as a system of governing people. They're all the same. And the way that I experience the world now is that all of these systems of social institutions are morally and ethically bankrupt. The people who are at the top are liars, cheaters, and thieves. They have no moral or ethic standing anymore. And therefore, neither does the rest of society. And that is the burden that I lay at the doorstep of my government, is that we were the inspiring beacon of freedom. That's what we were taught that we were, and that's what the world believed that we were. And that's what inspired people to be like us. And I don't want to say that we're better than anybody, but I do think that the grounding documents of America and the values that we've espoused around the world are valuable and valid. But we've abdicated our moral and ethical responsibility. And we did that a long time ago. We did that 20, 30 years ago, yeah, sometime around the Nixon era. And it's just gotten worse since then. But what's different now is that they don't give a fuck whether you know it or not. Yeah. They're like, we're powerful. You're not. Fuck off. Who cares? We don't obey the law. You do. So what? What are you going to do about it? This idea of noblesse oblige, diese europäische Mentalität, dass die Herrscher ihrer Bevölkerung irgendwas schulden, ja, dass sie einen Mindeststandard halten müssen, dass die Bevölkerung ja gut geht, es ist in ihrem eigenen Interesse. Und das ist diese Idee von Noblesse oblige hat die Einwanderer zu Amerika in Europa zurückgelassen mit alles, ja. Wir haben das nicht mehr. Wir haben nicht das Gefühl in Amerika, dass we are our brother's keeper, that we are responsible for each other. We lost that. And it's now being ground into our face. Fuck off. We've got the money. We've got the power. We got the cops. You don't. Suck my fucking cock. That's where we're at. Yeah? And it really makes me fucking sick to see it. Yeah. What do you think about the Occupy movement? I don't think that for however happy I am about Occupy happening and seeing a return to civil life and involvement in civil politics in America, Occupy is not the movement that's going to bring change in America. Why? Because of everything that I just said. There is no power. There's no power in the population. America is drugged and Christianized. It's either sucking Jesus's cock or sucking on the end of a fucking crack pipe or popping fucking Prozac. And television. Yeah, okay, well, that too. I mean, you know, we know all the hot buttons, you know? I mean, but America's asleep. It's drugged. It's drugged and programmed, yeah? No, nothing's gonna change in America until the financial system crashes, until the whole house of cards, until they can't finance troops in 85 fucking countries, yeah? Until we just literally have no money to finance it anymore. Until this whole financial system, the way it is, completely crashes, the Americans will not wake up. It's great now that people are protesting. It's wonderful that they've changed the debate. I'm part of it. I'm there with it in heart and soul. But I don't believe that it's the thing that's going to change America. I think that America's beyond saving. always if everybody I talk with, and if they talk about America or the USA, I always got a picture in my mind from, do you know, from John Carpenter, his first movie, I think it's They Live. Yeah. Mm-hmm. Sure. always I got this picture. It's sleep obey And what else? And I don't know. But it's a very old movie. And now I think an American society is just like that. We're a thousand ways that people tried to tell us we would become. There's been numerous authors and artists that have been talking to us since the beginning of last century. Whether it's George Orwell or whether it's Aldous Huxley, whether it's, I mean, there's just a whole row of people that have been warning us, yeah? The most recent ones, people like Doug Rushkoff or Charlie Strauss, you know, the whole cyberpunk movement, you know, of the last 15, 20 years, you know, Bruce Sterling and everybody. I mean, this stuff has been part of dystopian literature and science fiction. I mean, come on, let's look at how Frank Herbert laid all out all of the issues of humanity in the book Dune. Absolutely. He laid everything out absolutely fucking spectacularly. The whole fucking thing about Messiah, the whole thing about drugs, the whole thing about economics, all of the incestuous power games, he laid out in one fucking book. Does anybody pay attention? No. He was the first fucking environmentalist. All of the stuff that we're facing now in the world with restricted resources and dirtying the environment, global warming. Man, we talked about this shit in 1970 in California after the first fucking, you know, oil crisis. All of the things about sustainable energy, none of the technology that anybody's talking about implementing now is anything newer than 1970. Yeah? On how it is that we could sustainably live. Did anybody fucking pay attention? No. Give me fucking, you know, Dancing with the Stars. You know, give me Big Brother. Who's the next big thing? Lady Gaga. Can you believe I've never even heard one fucking song from Lady Gaga? I don't even know who Kim fucking Kardashian is. I just know that Kim Kardashian appears, her name appears fucking everywhere, and people seem to give a fuck. So what does that mean? She's just the latest fucking star. Who cares? I grew up with stars. They're just normal people, just like the rest of us, you know? I mean, so, you know, it's not like any of this stuff is new. The difference between me, why I feel lucky to have been born in the time and place that I was born in, is we were taught how to think, not what to think. Yeah? I was actually in public school, and our political science teacher was standing there at the front of the class and said, question authority in public school. You don't have that anymore. Imagine that, right? Yeah. I had a class in my junior high school. I had a class called rock poetry that I got credit for at school for English, Wahlfach. What do? We sat around and we listened to Bob Dylan records and analyzed the poetry and the politics in fucking public school. Yeah? Does that happen anymore now? No fucking way. You can't even find that at a university now. They're cutting it all out of the universities. You know, a different world. So you want to know how it is that I experience the way the world is now? There it is. Yeah. But you've talked about drugged, or and are you drug free? Would you say you don't consume some drugs or stuff? I am drug free. Yes. Totally. I smoked my first joint when I was 10 years old. Okay. I dropped my first tab of acid when I was 14. Okay. Okay. I haven't done drugs for 30 years. Okay. Why? I have no need for them. I enjoy being sober. Ah, okay. Is it straight edge or just no drugs? Just, I'm not a straight edge anybody. I think the world would be a better place if we had legal drugs. Okay. You know, I don't see any reason why they should be illegal. I understand why they are illegal, but I don't see any reason why they should be. I mean, when I was 15, my father would—I'd have arguments with my father, a conservative Italian Catholic from Chicago, and he'd say, "Well, we can't legalize pot because everybody'd be driving around on the street high." And I'd look at him and I go, "You know what, Dad? What the fuck do you think is going on now? Where do you think all the pot is going that people are buying?" They're driving by your fucking house stoned already, Dad. You know? While he was drinking a beer. You know? Like, okay. You know? My dad sold cigarettes, but thought that pot shouldn't be legal. You know? I mean, yeah. So, no, I'm not a straight edge anti-drug person at all. I just don't need it. I enjoy being sober. I enjoy being awake to the world as it is to be experienced. Yeah. Okay. I just don't. Yeah. I enjoy sobriety. I drink a beer to enjoy a beer. Yeah. If I'm sitting in a room and people are smoking pot, it doesn't interest me because, you know, it just doesn't go with my, it just, yeah, it doesn't change me in any way that is, that I need. But you respect it. And if someone smokes pot, you say, okay. It's not an issue for me. Yeah, okay. Mm-hmm. Okay. It's not an issue for me of them being of moral question. They, you know, I don't have any moral standing about it. No. Okay. I don't think that they're less of a person. I think that people are less productive in my experience. People who smoke too much pot are less productive. People who snort too much coke or shoot heroin, you just see that they, you know, don't lead really productive or fulfilling lives. Yeah. You know, generally speaking. Yeah. And anybody, you know, I'm a classic Socratic person, you know, everything in moderation. I don't, you know, see here in the end, I don't think that the universe gives a fuck. I think that we do. And everything that we do as individuals, you know, we tell our friends or our family or however big our social circle is or our political circle, you know, what's important to us. But you know what? The universe has been here for billions of fucking years. And it's going to be here billions of fucking years after I die. And it doesn't give one fuck whether I choose to do this or I choose to do that. It doesn't care whether I shoot somebody. It doesn't care whether I love people. The universe doesn't give a fuck. Okay, but let's go a little step back to the drugs. What about your child? And how old is he or she? My daughter is 19. Okay, 19. What do you teach her about drugs? As I light my cigarette. Okay, sure. My daughter got alcohol poisoning when she was 14. Oh. That taught her pretty good. Okay. You know, what do you do when you're young? You test your borders. That's sure what you're supposed to. You know, and either you learn from it or you don't. And she learned from it. And she doesn't drink like that anymore. She was around friends that smoked pot or, you know, had access to other drugs. She's not interested in them. Okay. It's, you know, I think that everybody has their own free choice to do what it is they want to do with their lives. That's totally right, but there are some worries, I think. So, I wasn't one of those parents. Oh, no. I'm one of those parents that told my daughter that your life is your responsibility, and you know, it's up to you to make what you want to make out of it. It doesn't matter to me whether you're lesbian, communist, I don't give a fuck. Yeah. If Okay. you're happy with how you lead your life, that's the only thing that you have a responsibility to. You have no responsibility to me to be what it is that I expect you to be. You have no responsibility to anybody but yourself to, you know, to make what you can out of the time that you have on the planet. And of course, you should try and be nice to people. You shouldn't steal. You shouldn't do all the basic things that are in the Bible and that are in every religious tradition and every social tradition, the basic things that you shouldn't do. But all of the, I subscribe to Cory Doctorow's, you know, all laws are local thing, you know, like if there's a Martian that, you know, look down on us as a planet, you know, everything that we do as a planet is our local laws. They're not the laws that they have on Mars. Yeah. And it goes right down to every little local level, you know. And if you look at human history, basically laws are, you know, simultaneously, this is okay on this side of the planet, and on that side of the planet, it's not okay. And if you look back into history, you know, there's never been one law that's been good for everybody. People have tried to institute it, yeah, but it's never worked. Humans don't let themselves be regulated for anything other than a short period of time by a government or a system or a social group, yeah. We are people that, you know, that disobey laws. And so I think it's foolish to believe that there are any. Okay, but you would have 5 or 10 rules for your life. So you've got your own rules, or don't you? You are not an anarchist or something. Well, in which sense an anarchist? In the way that it's used, that it's actually meant, or in the way that it's used to demonize people? No, not the way to demonize people. So I'm not here to demonize some anarchists. No, in the way it's meant, but some rules Well, you would have, I think. I'll tell you what works for me, yeah? I've found that it's in my interest to care about other people. I've found that it makes me feel good to care for other people and to do what I can to make their life better. I found that it works for me. And I found that other people who live that way tend to lead healthy, happy lives when they care about their fellow man. And so, what does that include? That includes not hurting somebody physically, not stealing from them. So, you know, do unto others as you would have done unto yourself. You know, and I'm not a Christian in that sense, but you know, I adhere to that. I try and treat people the way that I'd like to be treated, you know. And everything else is pretty open. You know? Okay, and I don't. you're totally right, but this is you've got rules. Well, why do you want to narrow it down to calling it rules? I have standards. I have an ethical code. Okay. Standards and code, it's a better word, but Yeah. it seems to be like rules. Or isn't Well, it? I've tried to learn from my experiences in life, and I've done a lot of things that are against my current moral or ethical code. As you were younger. But the reason that I am no longer like that is because I found through trial and error that those things don't work. It Okay. doesn't work to lie. It Okay. doesn't work to steal. It doesn't work to cheat. You don't get where you want to go by living that way. You have far less stress in your life, and you're far more healthy and far more balanced if you don't lie to yourself. And if you don't lie to yourself, well, then there's not really much purpose to lie to other people. Because what's the point? You know? And I just found that that works. So, it's a wonderful word for short break, because the point, and I'm very shocked, but because I've listened to my playlist here for a good song for the break, and you talk about, and I see Social Distortion. So I think we play a song from Social Distortion because it's really that about what you've been told. Okay, cool. So we do a short break and listen to. How about this? I'm walking down the street right now. My battery's getting low. Yeah. And I'm going to hop in the U-Bahn. It'll take me about 10, 15 minutes. Perfect. To get home, and then I can plug my phone in again and we can continue talking. That's. Is that cool? That's totally great. That's really great. Okay, cool. So I'll see you in about, I'll ring you in about 15, 20 minutes, okay? Yeah, okay, cool. All right, cheers. Cheers.